gewaschen. Du weißt nur nicht, wo sollst du es waschen lassen. Ich habe einen Tipp für dich, Jumbo Car Wash, beste Qualität für dich. Also fahr dort, Abfahrt Baden und in Ebrechtsdorf ist der jeweils dazu gehörige Standort. Stark in der Leistung und sanft zum Lack. Perleffekt durch einzigartiges Wachs. Die weißen Bürsten gibt es hier. Am besten mal testen und davon profitieren. Fünf Programme stehen zur Auswahl. Bei der nächsten Wäsche probier ich Landspüler auch mal. Jumbo Car Wash, lange Waschzeiten. Auto waschen soll er Freude bereiten. Jumbo Car Wash, in Baden Abfahrt A2 und in Ebrechtsdorf B16 komm vorbei. Jumbo Car Wash, lange Waschzeiten. Auto waschen soll er Freude bereiten. Jumbo Car Wash, in Baden Abfahrt A2 und in Ebrechtsdorf B16 komm vorbei. In Baden kannst du waschen rund um die Uhr und in Ebrechtsdorf am Tage nur. Durch vier Waschplätze, fast keine Wartezeiten lassen sie unsere Waschboxen arbeiten, die effektivste Reinigung für den Fahrzeuginnenraum durch starke Turbinesauger. Was für ein Traum! Kalkfreies Wasser, Autos groß oder klein, passen bis zu 3 Meter hoch in unsere Boxen rein. An den Werktagen von 12 bis 14 Uhr gibt es Happy Hour, das macht Freude pur. Auch im Winter ganz gemütlich das Salz abwaschen. Durch die Bodenheizungen kann man das jederzeit machen. Jumbo Car Wash, lange Waschzeiten. Auto waschen soll er Freude bereiten. Jumbo Car Wash, in Baden Abfahrt A2 und in Ebrechtsdorf B16 komm vorbei. Jumbo Car Wash, lange Waschzeiten. Auto waschen soll er Freude bereiten. Jumbo Car Wash, in Baden Abfahrt A2 und in Ebrechtsdorf B16 komm vorbei. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash. Jumbo Car Wash.